Aufgabe 1.2b. Sie hören den Anfang von 3 Telefongesprächen. Anruf 1. Wideco Frankfurt, guten Tag. Hallo, ist da die Firma Wideco? Wideco Frankfurt, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Henrik von der Firma Dansk Data in Aalborg. Kann ich bitte Herrn Schuster von der Einkaufsabteilung sprechen? Einen Moment bitte, ich verbinde. Danke. Schuster, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Schuster? Ja, wer ist im Apparat? Hier ist Henrik, Dansk Data Aalborg. Guten Tag. Anruf 2. Schulze, Nürnberg, guten Morgen. Guten Morgen, hier spricht Udo Werner von der Firma Novartis in Basel. Könnte ich bitte Frau Pfeiffer sprechen? Einen Moment bitte, ich verbinde. Ja, ich warte. Ich verbinde. Pfeiffer? Guten Tag, Frau Pfeiffer. Hier Udo Werner, Novartis Basel. Anruf 3. Guten Tag. Guten Tag. Ist da die Firma Lasco? Nein, hier ist eine Privatnummer. Sie sind falsch verbunden. Oh, Verzeihung. Ich habe falsch gewählt. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.